SWR 2 Wissen. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Trau keinem über 30. War eine schöne Zeit. Heftig, stürmisch, unbeschwert. Lacht mich Joschka Fischer an. Damals im Häuserkampf nahmen wir schon mal ein paar Steine in die Hand und glaubten, unter dem Pflaster liege der Strand, kämpften mit Erfolg gegen Stadt und Spekulanten für die Erhaltung des Frankfurter Westends als Wohnviertel. Damals waren wir 20. Der Aufbruch aus dem Muff war ja ein Kulturbruch, das muss man ja klar sagen. Kulturbruch, den es heute so etwa zwischen meinem Sohn und dem Vater einfach nicht mehr gibt. Der hört nicht unbedingt dieselbe Musik wie ich, aber finden da durchaus gemeinsame Nenner. Das gab es zwischen meinem Vater und mir nicht. Damals, wenn du da nur ein bisschen lange Haare hattest, galt es schon als Kommunist. Und die erste Beatles-Platte zu Hause führte zum mittleren Nervenzusammenbruch der Mutter und zu schwersten Verwünschungen des Vaters. Und Sex war tabuisiert. Aktion Saubere Leinwand regierte damals noch das öffentliche Bewusstsein, Heuchelei, Doppelmoral. Es war schon sehr vermufft alles. We live in a political world, love don't have any place. We live in times where men commit crimes, and crime don't have a face. We live in a political world, icicles hanging down, wedding bells ringing. Raus aus dem Muff, aus dem Nest Öffingen bei Stuttgart, aus dem bis in die frühen 60er Jahre überhängenden Mief aus Adenauer Patriarchat, schaffe, schaffe, Häusle, Wiederaufbauwahn und nach faschistischer, keiner war's gewesen, Verlogenheit oder beschwiegener Scham. Bob Dylan, eine 17-Jährige mit 19 im schottischen Gretna Green geehelicht und ein Freund, dessen Vater im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco gekämpft hatte, das war der Stoff, aus dem die Jugendrevolte des Joschka Fischer kam. Im Misstrauen gegen alles, unsere Eltern, die Lehrer und Professoren, gegen Parteien und Staat, gegen diese ganze Gesellschaft waren wir uns einig in unserer Gruppe Revolutionärer Kampf in Frankfurt. So nannten wir uns damals. Oft mussten wir ja lachen über diesen pathetischen Namen. Ja, war der Versuch, jenseits von Karriere und Kapitalismus eine Welt sich zu erschließen, die, ja, vielleicht idealistisch gedacht, den ganzen Menschen zuließ. Wohngemeinschaft, Betriebe, ohne Chef, selbstverwaltet, gleiches Einkommen, gleiche Arbeit, viel Zeit zur Selbstverwirklichung, geringes Einkommen. Das war der Traum und der war teilweise nicht schlecht. Dass er im Endeffekt nicht aufging, ist was anderes. Aber die Erfahrungen, die dabei gemacht wurden, die finde ich unverzichtbar. Die 60er Jahre, was war das? War das der Sternmarsch auf Bonn oder Kiesinger? War das Flower Power vor dem Pentagon oder die Entlaubung von Vietnam? Oder der Prager Frühling und Brezhnev, Dutschke oder Teufel? Waren das die beiden Black Panthers mit erhobenen, geballten Fäusten auf dem Siegerpodest bei den Olympischen Spielen in Mexico City? Oder der Trip nach Indien? Waren das getötete Studenten oder die Hochzeit von Rock und Theater mit Drogen? Hair oder Jesus Superstar? Die Ankündigung von Lebensfreude oder... Die studentischen Rechte sind immer mehr beschnitten worden und ihre Mitbestimmung immer geringer. Diese berühmte Zwangsexmatrikulation, die Herr Bettermann hier ja mal durchsetzen wollte, die ist zum Beispiel im akademischen Senat beschlossen worden, ohne dass die Studenten vorher informiert waren und auch gegen die Studenten. Von seinen Kollegen wurde der Rechtsprofessor bald der Rote Wesel geschimpft. Und diese Ordinarien der Jurisprudenz führten einen so verbitterten wie ungeschickten Abwehrkampf gegen die Studenten und ihre Forderung nach Demokratie in der Hochschule. Dabei hatte die Freie Universität einst, als hoffnungsvolle freiheitliche studentische Gegengründung, zur unter die SED-Diktatur geratenen Humboldt-Universität im Ostteil der Stadt eine besonders fortschrittliche Verfassung mit weitgehenden Mitbestimmungsrechten der Studenten. Kalter Krieg und Restauration hatten aus der Freien eine Frontstadt-Universität gemacht. Gute Akademiker gingen kaum noch nach West-Berlin, in dieses mauerumzingelte Kunstgebilde, in dieses trotzig und unablässig beschworene Bollwerk westlicher Freiheit, aus hochsubventionierter Wirtschaft, hochgepäppelten Kultur und eifrig staatlich gefördertem Wissenschaftsbetrieb, in dieses Kuriosum der westdeutschen Rumpf- und Pseudohauptstadt. Das ist einer der Gründe für die große Wirkung, die die Studentenrevolte auch hatte, dass eben die Professoren, die damit konfrontiert wurden mit dieser antiautoritären Bewegung, die waren zum Teil nicht kompetent. Und solche Leute reagieren zu gereizt, reagieren falsch, hektisch. Insofern war die Freie Universität leider Gottes geradezu ein Hort der Ordinarienuniversität, weil die Ordinarienhaltung, dieses Herauskehren des Postens, des Amtes, ist ja umso stärker, je weniger fachlich qualifiziert diese Männer sind. Welcher Ort in Deutschland war prädestinierter für die Revolte der nachdenklichen, unzufriedenen Kinder aus Kaltem Krieg und Adenauer-Restauration? Bürgerkinder zumeist, die ja nicht zuletzt, um der Bundeswehr zu entgehen und die Berliner Subkultur mit Kneipen ohne Polizeistunde zu genießen, in Massen kamen, nicht wenige und nicht die schlechtesten waren aus dem Osten gekommen. Die letzte Revolution, die noch nichts vom Ozonloch wusste, die noch von einer urbanen Freiheit träumte, noch ganz in Kategorien der Industriegesellschaft und ziemlich alteuropäisch dachte, meint Bernd Rabehl, heute Soziologieprofessor, einst engster Mitstreiter von Rudi Dutschke im SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Das war der ehemalige, 1961 wegen Linksabweichung aus der Mutterpartei ausgeschlossene Studentenverband der SPD und anfangs und bis Ende 68 die treibende Kraft der Studentenbewegung. An deren Anfang standen so kluge wie utopische Gedanken zur Frage, was kommt nach der Überwindung des Kalten Krieges. Wir waren überzeugt, dass eine Konstellation, wie sie nach 1945 in der Weltpolitik entstanden war, sich auflösen würde und dass die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt übertragen werden mussten auf die Metropole, vor allen Dingen auf Deutschland, dass die nationale Befreiung auch für Deutschland galt, also nationale Befreiung vom US-amerikanischen Einfluss, aber auch vom sowjetischen Einfluss und dass die schwächsten Glieder jetzt in Deutschland, um Einfluss zu gewinnen, nicht die Arbeiterklasse war, auch nicht die Gewerkschaften, auch nicht die SPD oder die illegale KPD, sondern die Hochschulen. Als Abhauer aus dem Osten, wie Dutschke und manch andere SDS-Genosse in Berlin, fühlte sich Bernd Rabehl für die Überwindung der erstarrten Kalten Kriegswelt besonders verantwortlich. Louis Malles Film Viva Maria lieferte die Parabel. Zwei Frauen, dargestellt von Jeanne Moreau und Brigitte Bardot, vollenden die abgebrochene Revolution eines lateinamerikanischen Rebellen. Chanté la douceur des tropiques, on a chanté Venise et ses canaux, on a chanté le gazon britannique, oui mais Paris c'est tellement plus beau. Er präsentiert das reflektierte alte Künstlertum und das haben wir gesagt, das ist der Marxismus. Und die andere repräsentiert sozusagen das Draufgängertum, die Schönheit, die ja, Emotionalität, auch Sexualität, das war Brigitte Bardot und das war für uns der Anarchismus und das soll den Programm ausdrücken. Deshalb nannte sich die Gruppe um Dutschke und Rabehl als Fraktion des gerade von der subversiven Aktion erfolgreich unterwanderten SDS Viva Maria Gruppe. Der Marxismus, erstarrt zu einer bluttriefenden Legitimationsideologie der Kremlherrschaft über ein Sechstel der Erde, so die dem Roten Reich entflohenen Initiatoren der Studentenbewegung, der Marxismus kann seine befreiende Kraft als kritische Gesellschaftstheorie nur wiedergewinnen mit einem gehörigen Schuss Anarchismus, die herrschenden und die revolutionäre selbst provozierenden in der Aktion selbst verändernden Aktion direkt. Sie kam auf diese Welt nicht vor allem, um aus ihr einen guten Ort zum Leben zu machen, sondern um zu leben, lasen die jungen Leute damals bei Henry David Thoreau und bei Khalil Gibran stand: Eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Eine junge Generation, Narziss und Goldmund zugleich. Alles war möglich, nackt am Fenster zu stehen, laut bei einem Philharmoniekonzert mitzusingen. Auf der Straße sahen sie die Eltern einfach nicht, Kommunen schossen wie Pilze aus dem Boden, Väter waren nicht wichtig. Unsere Intention ist Auflösung aller Privatverhältnisse, das heißt privaten wirtschaftlichen Verhältnisse, der privaten Liebesverhältnisse und vor allen Dingen auch der privaten Berufsaussichten und Berufserfolgsaussichten. In Berlin hatte die Polizei gerade ein Pudding-Attentat auf den Vizepräsidenten der USA, Hubert Humphrey, verhindert, das die Kommune 1 geplant hatte. Bei den Bürgern und in den Medien war die Kommune 1 um Rainer Langhans und Dieter Kunzelmann schnell zum Bürgerschreck Nummer 1, zur Horrorkommune avanciert. Wir hatten vor, unsere Nebelbomben zu werfen an der Ecke, wenn der Konvoi, der Wagen, auf den Platz vor dem Rathaus einbiegen würde. Wir hätten dann die Nebeldinger geworfen und wären dann in der Verwirrung und in dem Schutze der Rauchwolken, die entstanden wären, mit unseren Eiern und Mehltüten auf den Wagen zugelaufen und hätten den damit eingedeckt. Wegen falscher Unmittelbarkeit, Selbstüberschätzung und Realitätsflucht hatte der SDS die Kommunarden zuvor ausgeschlossen und der Spiegel bildete sie auf der Titelseite ab, nackt von hinten mit dem Gesicht zur Wand und die Genitalien wegretuschiert. So prüde gingen politische Avantgarde und die Medien mit den Protagonisten der Jugendrevolte um. Die traf nun zusammen mit der Rebellion an den Hochschulen, anfangs noch eine recht zahme innerakademische Revolte. Geht man in der Diskussion um Hochschulreform von drei Prinzipien aus. Erstens von der notwendigen Unabhängigkeit der Hochschule in ihrer wissenschaftlichen Arbeit von direktem staatlichen oder industriellen Einfluss. Zweitens von der Notwendigkeit, wissenschaftliche Arbeitsbedingungen an der Hochschule durch größtmögliche Kommunikation in allen Bereichen und Vermeidung willkürlicher Entscheidungen herzustellen. Drittens von der Notwendigkeit, die Studierenden durch Information über und Teilnahme am Forschungsprozess auszubilden und das Studium an zukünftigen Berufsbildern zu orientieren. So zeigt sich, dass die Universität derzeit diesen Prinzipien nicht hinreichend entspricht. Aus der SDS-Denkschrift Hochschule in der Demokratie von 1961. Eine Analyse zur Hochschulsituation, mit der sich der SDS einen Namen gemacht hatte und die nun nach Jahren des Gärens zu so etwas wie der Bibel in der kurzen Zeit der innerakademischen Hochschulrevolte wurde. Fazit: Die Universitäten sind veraltet, die Alma Mater alles andere als ehrwürdig. Der Politologe Iring Fetscher erinnert sich. Also es war 1964 und da marschierten wir noch durch die ganze Stadt in unseren Talaren und vorneweg noch die Rektoren und die verschiedenen Dekane auswärtiger Universitäten in bunten Trachten. Damals gab es noch keinen Protest, aber plötzlich entstand so ein Missbehagen an der autoritären Struktur der Universität. Die Ordinarien waren die alleinigen Herren, eigentlich sozusagen die Besitzer der Universität. Und weder die Studenten noch die Assistenten hatten viel zu sagen. Und die Talare waren sozusagen das Symbol dieser autoritären Struktur, dieser Hierarchie. Was die Universitäten boten, entsprach weitgehend nicht den modernen inhaltlichen und didaktischen Anforderungen. Das hätte sich längst auch beim Wissenschaftsrat und verantwortlichen Hochschulpolitikern herumgesprochen. Was eigentlich sozusagen der Anstoß war, war die im Grunde genommen altmodische Form der Vorlesung, wobei einige Professoren ja immer wieder das gleiche Manuskript benutzten. Und ich weiß es von einem Volkswirt und von einem Juristen, dass er auch noch an der gleichen Stelle wie vor 30 Jahren oder 20 Jahren, zum Teil also in der Nazizeit, einen Witz einflocht. Die Professoren herrschten im unangefochtenen Schutz der Hochschulautonomie nicht selten als Ordinarien wie ordinierte Könige. Ohne Beteiligung des Mittelbaus und der Studenten an Entscheidungen über Forschung, Lehre oder Geldmittel bei Prüfungsfragen und Studienzeit. Nur allzu berechtigt, so lässt sich heute sagen, skandierte also die erste Nachkriegs- und Nach-Nazi-Studentengeneration der Muff unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren. Die Studenten hängen auf den Bäumen, sitzen in den Kronen, hängen am Bauzaun und wurden vorhin schon ein bisschen heruntergeknüppelt von der Polizei, aber inzwischen haben sie diese Plätze wieder erobert. Es waren die Kinder von Eltern, die bauten und bauten und bauten wieder auf aus den Trümmern das neue Deutschland. Aber welches Deutschland? Ärmel aufkrempeln und sicher ist sicher. Und wir? In Sprechchören rufen die Studenten nieder mit dem Schar. Sie halten ihre Schilder nach oben, auf denen zu lesen steht, keine Diktatoren als Gäste einer freien Stadt, Blutsauger, Mörder raus, Mörder nicht in eine freie Stadt, gebt die politischen Gefangenen frei nieder Wir mit dem Scharf. Dann, die Schüsse hatte ich gehört, wenn auch nicht bewusst, stundenlang sozusagen durch halb Charlottenburg und wie ich damals fand, um unser Leben. Und das hat mich dann der Abend selbst, aber auch die Tage danach erschüttert. Meine Demokratie-Naivität, nicht seminaristisch erprobt, völlig durcheinander gebracht. Ich wollte es wissen, ich wollte alles aufgeklärt bekommen. Abertausenden ging es in dieser Woche nach den tödlichen Schüssen auf Benno ohne Sorg, so wie Hajo Funke, damals Student, heute Professor am Otto-Suhr-Institut. Jetzt wollten die Studenten es wissen, was ist das für ein Staat, was für eine Gesellschaft? Wir sahen den polierten Stein der Demokratiewissenschaft, des Pluralismus, der Westorientierung, des Antikommunismus. Aber als man den Stein umdrehte, dann war das Verdeckte plötzlich da. Warum gab es so wenig zum Nationalsozialismus? Warum gab es so wenig zu sozialen Fragen? Wie ist es mit der sozialen Ungleichheit in dieser Gesellschaft bestellt? Hängt vielleicht die mangelnde Demokratisierung der Gesellschaft, die wir damals ahnten oder erfuhren, am Beispiel, auch an der Reaktion eines Teils der Presse, vor allem der Springerpresse, lag das vielleicht daran, dass die Demokratie wenig gesellschaftlich fundamentiert war? War Kapitalismus einer der Gründe? Und ich weiß nicht genau wann, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, sehr bald, kam auch das Problem einer Konfrontation, sage ich mal, mit einer fast nur halbbewusst gewussten Erbschaft des Nationalsozialismus. Dass das bloß solche Geschichten bleiben, die man den Enkeln erzählen kann. Vielleicht würde ich damals auch gesagt haben, trau niemand über 40. Also jenen, die damals am Ende des Zweiten Weltkriegs schon 20 waren. Nicht? Und dafür gab es ja Grund, wie umgekehrt viele, die über 40 waren, damals gar nicht mehr in Deutschland sein konnten, nicht mehr da waren. Wenn lebend, dann in Amerika. Also es gab schon Grund, Misstrauen zu haben gegenüber den Fests und Globkes. Also da prüfe ich doch erstmal. Das bleibt. Also trau niemand über 60. Dass das bloß solche Geschichten bleiben, die man den Enkeln erzählen kann. Trotz aller Verirrungen, die Studentenbewegung war zuallererst eine demokratische Bewegung mit beachtlicher Ausstrahlung von der Universität in die Gesellschaft. Nicht nur, dass bald die Sozialdemokraten unter der Devise mehr Demokratie wagen, die Regierung übernahmen. Man hat mir überall gesagt, durch die Studentenbewegung haben wir ein anderes Verhältnis zu Deutschland gewonnen. Und ich denke, die eigentliche Bedeutung von 68 und dem, was da mit zusammenhängt, auch mit den Bürgerrechtsbewegungen, die danach kamen, mit der Identifikation mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, mit Martin Luther King und dergleichen, das ist die Aneignung der demokratischen Institutionen und der demokratischen Spielregeln aus eigener Entscheidung. So Professor Iring Fetscher, der damals in Holland unterrichtete. Die Studentenbewegung hat der Bundesrepublik im Ausland zu demokratischem Ansehen verholfen. In den Wochen nach dem 2. Juni 1967 wird in Berlin die Kritische Universität gegründet. Das provisorische Verzeichnis der Studienveranstaltung benennt drei Hauptaufgaben. Erstens permanente Hochschulkritik und praktische Studienreform. Zweitens Verbreiterung und Intensivierung politischer Praxis, sei es in spontanen Aktionszentren, politischen Hochschulgruppen oder in der Studentenvertretung. Drittens Vorbereitung der Studenten auf die Praxis der Wissenschafts- und Gesellschaftspolitik in ihren künftigen Berufen. Freier Universitäten, hier gegen Universitäten, außerhalb der Universität, wie sie wir zum Beispiel haben in Berkeley, in Stanford, jetzt auch an einigen der größeren Universitäten des Ostens, und in denen Kurse und Seminare über Lehrgegenstände gegeben werden, die im regulären Lehrplan nicht oder ganz unadäquat zum Worte kommen, zum Beispiel Marxismus, Imperialismus, Psychoanalyse, die Außenpolitik im Kalten Krieg und so weiter und so weiter. Eine andere Form der Opposition, die berühmten Teach-ins, Sit-ins, Be-ins, Love-ins. Herbert Marcuse, Mitglied der Frankfurter Schule, nach Amerika emigrierter Jude. Von der eindimensionalen Gesellschaft erzählt dieser Philosoph aus Kalifornien, von einer Arbeiterschicht ohne Klassenbewusstsein, die vielmehr an die goldenen Ketten des Konsums gelegt und die sich wie die große Masse auszeichnet durch ein gesteuertes und unterdrücktes Bewusstsein. Resultat dieser Konstellation: keine subjektive Notwendigkeit radikaler Umwälzung, deren objektive Notwendigkeit immer brennender wird. Und unter diesen Umständen, die irgendwie, glaube ich, ein Novum in der Geschichte darstellen, konzentriert sich die Opposition auf die Außenseiter innerhalb des Bestehenden. Im globalen Rahmen sind die Unterprivilegierten, die die ganze Schwere des Systems zu tragen haben, wirklich die Massenbasis des nationalen Befreiungskampfes gegen den Neokolonialismus in der Dritten Welt. Jetzt, nach dem 2. Juni, nach der Gründung der Kritischen Universität, waren die Studenten für solche Revolutionstheorie aufgeschlossener denn je. Das kapitalistische System, bald von den Radikalsten nur noch das Schweinesystem genannt, hatte das nicht, als es selbst vor Schüssen auf Studenten nicht zurückschreckte, sein wahres Gesicht gezeigt? Tatsächlich war der 2. Juni 1967 der Wendepunkt der Studentenbewegung. Innerhalb von wenigen Tagen wurde sie zur Protestbewegung quer durch die Republik, griff über auf andere Bevölkerungskreise, vor allem die Schüler. Schülergruppen aus 26 Städten gründeten am 18. Juni in Frankfurt das Aktionszentrum unabhängiger und sozialistischer Schüler, kurz AUSS. Die Schüler sind in unserer Gesellschaft eine unverhältnismäßig rechtlose, unterdrückte und von nichtdemokratischen Institutionen abhängige Gruppe. Die Institutionen, die uns gegenübertreten und von denen wir geprägt werden, vornehmlich Elternhaus und Schule, sind in ihren Prinzipien und Inhalten nicht demokratisch. Aber diese Familien und Schulen sind nur zwei, wenn auch besonders, widersprüchliche und reaktionäre Ausdrucksformen unserer Gesellschaft. Bernd Rabehl. Als dann die Hintergründe durch die Presse aufgedeckt werden und deutlich wird, wie dieser polizeiliche Gewaltapparat versucht hat, uns zu kriminalisieren, Teufel wird verhaftet, es versucht eine Art Gegenöffentlichkeit aufzustellen, da erreichen wir die Studentenschaft der Bundesrepublik und über die Studentenschaft der Bundesrepublik auch die Gymnasiasten. Man kann sagen, in dieser Phase politisiert der SDS eine Generationsrevolte für eine ganz kurze Zeit. Mit welchem Ziel? Rudi Dutschke zu Schülern in Baden-Baden. Der Faschismus steckt in unserer Struktur. Die Struktur ist kapitalistisch und die haben wir zu stürzen, um die wirklichen Grundlagen des deutschen Faschismus zu beseitigen und eine demokratische Gesellschaft in Deutschland endlich einzuführen, die nicht identisch ist mit dem, was heute in der DDR ist, sondern eine neue Struktur, geschaffen von Menschen, die nicht mehr bereit sind, sich manipulierenden Eliten auszuliefern, sondern ihre Interessen in die eigene Hand nehmen, über ihr eigenes Schicksal bestimmen und nicht mehr zulassen, dass sie zu Objekten der Herrschaft von CDU, NPD, SPD und anderen restaurativen Cliquen wird. Diese Sprache, mehr noch als hier, sind die Begriffe oft diffus, unverständlich die Fremdworte in Reihe, eine für den Normalbürger fast unzugängliche Sprache. Der versteht sie nicht und fragt in diesen wilden Monaten, die die Republik wie nichts zuvor erschütterten, häufig ungeduldig bis verärgert, was wollen die Studenten? Politiker freilich hatten die Antwort längst. Unruhestifter und Randalierer, die innere Ordnung zerstören wollen und unsere Freiheit zerstören wollen, die sollen dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Das sagt ein Funktionär des Rings der politischen Jugend von Berlin. Ein paar hunderttausend hat sie wohl erfasst, diese Bewegung der Studenten. Wirklich eine kleine, radikale Minderheit. Und der Graben zur Mehrheit der Bevölkerung vertieft sich und zur Kaste der Politiker wird er, mit Ausnahmen, unüberwindbar. Rainer Barzel. Wir wünschen in unserem Lande niemanden darüber im Unklaren zu lassen, dass wir diesen mühsamen, aus Krieg und Diktatur und Trümmern aufgebauten freiheitlichen sozialen Rechtsstaat mit aller Kraft verteidigen werden. Dies soll von hier ausgehen. Die Feinde der Freiheit und die Feinde der Demokratie sind so stark, wie die Demokraten schlapp sind. Es tauchen die verschiedensten Sekten, Linkssektengruppen auf und natürlich die illegale KPD und die offizielle SED. Und wenn man sich die Broschüre des Vietnamkongresses durchliest, so wird dort nicht mehr diskutiert und debattiert, sondern es werden Resolutionen verlesen und werden Sprüche geklopft, hoch die internationale Solidarität. Das heißt also, die Spannung ist raus und die Gegner, die politischen Gegner des Kapitalismus, aber auch der Bundesrepublik und der NATO und der EWG versuchen, die APO als Hebel zu benutzen, selbst Einfluss zu gewinnen. Und wir jetzt, wir Antiautoritären, können diesen Tiger nicht reiten. Den Tiger der Gewalt und des Dogmatismus. Der gruselige Anfang vom Ende einer politischen Bewegung, die die Republik nachhaltig verändert hat. Jahrelange Nachhutgefechte von trotzkistischen bis zu maoistischen Sekten und RAF-Terroristen folgen. Aber ebenso die Friedens-, die Anti-Atomkraft-, die ökologische Bewegung. Bürgerbewegungen en masse entstehen und die Grünen, die erste neue Partei von langfristiger politischer Bedeutung für die Bundesrepublik. Der Vietcong siegt, Martin Luther King wird erschossen, Dutschke niedergeschossen. Menschen töten im Namen der neuen Bewegung, Menschen sterben an Heroin. Die Studentenbewegung auf ihrem Höhepunkt am Ende. Plötzlich wird vielen Aktivisten Ende der 60er klar, sie haben sich übernommen. Sie wollten zu viel von sich und der Gesellschaft. Wie hat die Generation der späten 60er diese Anforderung überlebt? Die einen sind heute Professoren, die anderen schlafen in Untergrundbahnen. Einige sind Grüne, andere Manager, manche Therapeuten, andere ihre Klienten. Einige sind noch auf der Suche nach Vätern, andere wurden Väter. Apropos Talare. Im östlichen Teil des Vereinten Vaterlandes an den wieder zu akademischen Würden gekommenen Universitäten feiern Talare zusammen mit Amtsketten, Zeptern und allerlei anderem akademischen Ornat ja ein fröhlich furioses Comeback. Unter dem Titel »Trau keinem über 30« brachten wir in SWR 2 Wissen die zweite Folge einer Reihe über die 68er-Bewegung. Autor der Sendung war Anselm Weidner. Das Manuskript finden Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. Die dritte Folge am kommenden Donnerstag.